ein sauberes Hemd und auf der Brust ein Schild mit meinem Namen, auf dem steht, was ich bin. Ich wechsle Geld für die Kunden, stelle Erdnüsse hin. Und mein Chef sieht mich an und er sagt: Du machst das ganz schön locker. Der Kaffee ist das Leibgetränk unserer sehr verehrten Kundschaft. Ich koch ihn stark, servier ihn heiß, mit Milch und mit Zucker und nem Plätzchen dabei. Doch der Kopf hebt sich nicht von dem blinkenden Teil, von dem Rad, das das Schicksal bestimmt. Mein erster Tag als Spielhalle auf sich. Mein erster Tag als Spielhalle auf sich. Mein erster Tag als Spielhalle auf sich. Erster Tag. Die Schicht vergeht auch ohne Uhr in den fensterlosen Hallen, im blassen Licht, das immer gleich unbewegt und diffus von der Decke abfällt. Kommen die, die da kommen von den Rändern der Welt, um das Klimpern der Münzen zu hören, für ein kleines Funkeln. Wo keiner steht, da saug ich Staub, mache Aschenbecher sauber. Und dann und wann kommt einer an und erzählt vom FC, wie das Wochenende war, was die Frau heute kocht vom Urlaub in USA, wie der Sohn sich im Fußballspiel macht. Mein erster Tag hat Spielhallen auf sich. Mein erster Tag hat Spielhallen auf sich. Mein erster Tag hat Spielhallen auf sich. Treten wollte, aber viel zu viel Rauch, dass die Tochter in Physik dringend Nachhilfe braucht, wie man beim Hochdrücken alles gewinnt.